Clarisse war vergessen. Am Abend stieg Lupin, gekleidet wie die Fischer jenes Küstenstreifens, in denselben Zug wie Baron d'Etigues und Graf de Beneteau und verließ ihn an derselben Station. Am nächsten Morgen wurden die zwei von ihren Freunden, in denen Lupin die Teilnehmer des Tribunals erkannte, mit dem Wagen abgeholt. Lupin schwang sich auf sein geliehenes Fahrrad und folgte ihnen. Nach 10 Kilometern gelangten sie zum Schloss Gœur, einem großen, verfallenen Anwesen, in dem es von Arbeitern nur so wimmelte, die im Auftrag von Beaumagnon die Alleen und den Rasen umgruben und mit Spitzhacken die Mauern abrissen. Arsène Lupin hatte sich auf einer Anhöhe an einem Baum gelehnt und sah dem Treiben zu. Baron d'Etigues kam mit einer Zigarette in der Hand auf ihn zu. Haben Sie vielleicht Feuer für mich? Oh, selbstverständlich. Hier, bitte sehr. In diesem Moment, beim Anzünden des Streichholzes, entstand in Lupins Kopf ein perfekter Plan. Jede Einzelheit sah er in ihrer logischen Folge vor sich. Er musste sich nur beeilen. Er nahm seine Baskenmütze ab und sah dem Baron geradewegs in die Augen. Sie? Schon wieder Sie? Und verkleidet? Was soll das? Woher nehmen Sie den Mut, mich bis hierher zu verfolgen? Ich habe Ihnen doch bereits kategorisch gesagt, dass Sie meine Tochter unmöglich heiraten können. Machen Sie keinen Krach. Wir hätten beide nichts davon. Rufen Sie Ihre Freunde. Sind Sie verrückt geworden? Rufen Sie Ihre Freunde. Ich will Ihnen einen Dienst erweisen. Sie suchen einen alten Leuchter, nicht wahr? Ja. Einen Leuchter mit 7 Armen. Ich kenne das Versteck. Später werde ich Ihnen weitere Hinweise geben, die Ihnen in der Sache, die Sie verfolgen, nützlich sein werden. Und dann werden wir auch über Mademoiselle Clarisse sprechen. Ja, rufen Sie Ihre Freunde, schnell. Hey, kommt mal her! Hier ist jemand! Ich kenne diesen Burschen. Und seiner Meinung nach gelingt es uns vielleicht... Es gibt kein Vielleicht, Monsieur. Ich bin aus der Gegend. Als kleiner Junge spielte ich mit den Kindern eines alten Gärtners. Er war gleichzeitig der Wächter in diesem Schloss. Er hat uns oft einen Eisenring gezeigt, der an der Mauer in einem der Kellerräume festgeschmiedet war. Dort befindet sich ein Versteck, sagte er. Ich habe gesehen, wie alte Sachen, Leuchter und Uhren hineingelegt wurden. Die Kellerräume? Wir haben sie durchsucht. Nicht gründlich genug. Ich werde sie hinführen. Das dritte Gewölbe. Links. Hier, dieses. Man sieht überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, was das soll. Auf den Treppenstufen habe ich einen Kerzenstummel gesehen. Einen Augenblick. Ich hole ihn. Hey, was soll das aufmachen? Machen Sie sofort die Tür auf. Lange wird diese Tür nicht halten. Mit einem Satz stand Lupin wieder im Freien, rannte auf den Vorplatz, riss einem Arbeiter die Hacke aus der Hand und schlug auf die 9. Säule ein, die von Ziegeln ummauert war. Augenblicklich zerfiel sie in 1000 Stücke. Aus dem Zwischenraum ragte eine angefressene Metallstange hervor, die sich mühelos herausziehen ließ. Es war der Arm eines großen liturgischen Leuchters, wie sie auf manchen Altären zu sehen sind. Lupin floh, den Arm des Leuchters in der Hand. Hinter ihm die Meute der Angreifer, die wie Rasende schrien. Die Lage des Fliehenden schien aussichtslos. Er rannte in einen Gemüsegarten, der von hohen Mauern umgeben war. Auf der linken Seite trennte eine Gittertür den Gemüsegarten von dem angrenzenden Friedhof. Lupin lehnte sich an das Gitter. Verflixt, hier geht's nicht weiter. Ich bin eingeschlossen. Was für eine Niederlage. Wie durch einen Zauber öffnete sich plötzlich die Gittertür einen Spalt breit. Eine Hand fasste nach ihm und zog ihn auf die andere Seite. Ebenso schnell schnappte die Tür wieder zu und Lupin stand der Gräfin von Cagliostro gegenüber. Kommen Sie, schnell folgen Sie mir. Durch die Kirche kommen wir zur Straße. Sie? Sie sind es. Was für ein Meisterstück. Kommen Sie schon. Vor dem Friedhof steht mein Wagen. Auf Höhe der Kirche hielt ein altmodischer Wagen, vor den 2 kleine magere Pferde gespannt waren. Auf dem Kutschbock saß ein kräftiger Mann mit grauem Bart, Faktotum und ergebenster Diener der Gräfin.